روشن قاسم من مواليد 31/80. أنا من سوريا. أنا أتكلم باللغة العربية والكردية والألمانية. Ich heiße Rauschen Kassel und bin am 13/31/1980 in Tel Jamal geboren. Das liegt in Syrien. أنا مشتاقة لأهلي وأصدقائي وأريد أن أراهم وأريد أن أبقى هنا في ألمانيا. Heimatsehnsucht nach Familie und Freunden, aber ich möchte in Deutschland bleiben. Ich spreche Arabisch und Kurdisch und Deutsch. Besonders wichtig in meinem Leben ist, dass ich die deutsche Sprache gut sprechen lerne.